Wölferadio Spezial. Und für das Wölferadio, da freue ich mich heute, einen ganz besonderen Gesprächsgast begrüßen zu dürfen. Und ja, auch in der Zeit von Corona, wie es ja immer so schön heißt, hat er sich die Zeit genommen, um im Wölferadio mit dabei zu sein. Und das ist unser Sportdirektor vom VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer. Grüß dich, Marcel. Hallo. Ja, wunderbar, dass das geklappt hat. Wir haben eben schon gerade ein bisschen im Vorgespräch geplaudert. Also das ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hättest in der jetzigen Phase. Wie geht's dir denn aber mal, so das als erste Frage, wie geht's dir denn persönlich mit der Corona-Krise? Also auch, wie gehst du da persönlich mit um mit der ganzen Geschichte? Also soweit ist es so bei mir, dass in meiner Familie alle gesund und alle wohlauf sind. Ich glaube, das ist ja im ersten Schritt in der jetzigen Situation wirklich, wirklich das Allerwichtigste. Ansonsten versuchen wir uns natürlich bestmöglichst oder so wie man es tun sollte, an alle Regeln, an alle Vorgaben und Maßnahmen, die es derzeit gibt, was natürlich nicht nur das berufliche Leben, sondern auch einfach an das Privatleben etwas einschränkt, umzusetzen. Und ja, verbringe dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, als ich das bisher gewohnt bin in all den Jahren, seitdem ich im Profifußball tätig bin. Und verbringe viel Zeit mit der Familie, mit den Kindern. Aber wie du gerade auch schon erwähnt hast, es ist schon so, dass ich jeden Tag am Arbeiten bin. Aber es ist natürlich so, dass man im Moment an dem Wochenende, anders als wir es eigentlich gewohnt sind, statt zu reisen, dann zu Hause in Wolfsburg ist und mit der Familie vielleicht auch mal in den Wald geht oder die Zeit im Garten verbringt. Du kommst ja ursprünglich aus Bayern. Bayern ist ja in der Corona-Krise sehr stark getroffen. Kriegst du davon irgendwas mit oder hast du da aus der alten Heimat was mitbekommen? Wie sieht das da aus? Ja, man muss ja sagen, dass es in Deutschland wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass es bei uns in Aschaffenburg, nach allem, was ich höre, also Aschaffenburg ist ja noch in Bayern, aber an der Grenze zu Hessen, dass es da ganz ordentlich abläuft, zumindest das, was ich aus dem Familienkreis höre, dass auch, sage ich mal, die Menschen da vor Ort sehr diszipliniert sind. Das Gefühl habe ich übrigens auch hier in Wolfsburg, dass es im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr diszipliniert abläuft, dass sehr viele Menschen derzeit wirklich ihrer Verantwortung bewusst sind, dass man sehr diszipliniert und rücksichtsvoll auch mit den Mitmenschen umgeht und mit der jetzigen Situation. Und ich glaube, das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Zahlen sich gebessert haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass das weiter voranschreiten wird und wir vielleicht Schritt für Schritt wieder zurück in die Normalität gehen können. Wobei natürlich auch klar ist, und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass uns das Thema noch etwas länger begleiten wird. Du hast eben schon gesagt, als Sportdirektor in deiner Funktion, da bist du gut eingebunden, da hast du gut zu tun. Wie wäre es denn, wenn es noch den Spieler Marcel Schäfer gäbe? Gibt es da einen Unterschied? Also das ist ja wahrscheinlich, weil man seinem Beruf dann in der Form gar nicht so nachgehen kann wie sonst. Hättest du das irgendwie anders gemacht? Oder wie hättest du die Krise denn da verbracht, sagen wir es mal so? Also ich glaube, im Privaten, im Umfeld jetzt nicht groß anders. Wie gesagt, auch die Spieler, das muss ich wirklich ganz klar betonen, die sind sich ihrer Verantwortung in der jetzigen Situation bewusst, verhalten sich auch dementsprechend und, sage ich mal, sind sehr rücksichtsvoll auch im Miteinander, was die Distanzregeln angeht etc. Es ist natürlich so in der jetzigen Funktion, dass man, sage ich mal, viel im Austausch mit dem Gesundheitsamt, mit den Behörden, aber auch natürlich mit den Verbänden wie der DFL steht, dann viele Dinge an die Mannschaft im Prinzip übermittelt, die an uns weitergetragen werden, aber auch hier und da Entscheidungen treffen muss. Und das ist, glaube ich, dann ein großer Unterschied zu dem, was ich als Spieler getan hätte oder hätte tun müssen. Weil als Spieler ist es lediglich so, dass man, sag mal, zum Gruppentraining kommt, seine Arbeit verrichtet und dann wieder nach Hause fährt. Und bei mir ist es dann eben so, dass ich nach wie vor morgens ins Büro fahre und versuche, meine To-Do-Liste abzuarbeiten und fahre dann abends wieder nach Hause. Ich wollte nämlich auch fragen, wie gehen denn die Spieler insgesamt mit der ja nicht einfachen Situation um? Also gibt es da auch Beratungsbedarf? Redet ihr da viel? Wie hilft da der VfL vielleicht auch mit den Spielern, damit in dieser Situation klarkommen? Also ab und zu sieht man natürlich einen bei Instagram oder so, oder Maximilian Arnold ist ja auch ganz weit vorne, was so Interviews angeht, jetzt in der Corona-Zeit. Aber so richtig kriegt man natürlich dann nicht so viel mit. Wie gehen die Spieler insgesamt damit um? Ja, wie vorher schon erwähnt, ich finde, sie sind sehr diszipliniert, rücksichtsvoll, sind sich ihrer Verantwortung bewusst, sowohl was das hier am Trainingsgelände bzw. am VfL-Center angeht, als auch sage ich mal, im Privatleben, zumindest ist das mein Gefühl. Wir haben es von Anfang an so gehalten, dass Jörg Schmadtke und ich immer wieder zur Mannschaft gegangen sind und natürlich Trainerteam, Betreuerteam, alles drumherum, dass wir sie abgeholt haben, dass wir sie informiert haben, dass natürlich auch unsere medizinische Abteilung da uns immer wieder unter die Arme gegriffen hat, damit die Spieler, sage ich mal, wirklich ausführlich informiert werden und natürlich auch sensibilisiert werden, dass wir da ein Bewusstsein schaffen, was es bedeutet, sage ich mal, wie man sich in so einer Situation verhält, welche Maßnahmen, Vorgaben es gibt. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, auch da wieder, sage ich mal, die Vorbildfunktion der Spieler herauszustellen, die man dann auch den Mitmenschen gegenüber zeigen sollte. Und ich glaube, das haben wir auch getan. Gibt's und tun es auch weiterhin. Ja, das merkt man auch bei ganz vielen Aktionen, die ihr auch so außerhalb des Platzes macht. Gibt es sowas wie Alltag im Moment beim VfL? Also ich kann mir das ungefähr vorstellen, dass das für ein Trainerteam auch unwahrscheinlich schwierig ist, wenn man da nicht mit Trainingsmethoden arbeiten kann. Und irgendwann ist ja wahrscheinlich auch mal mit Videoanalyse vorbei, gehe ich mal von aus. Ja, wir sind ja nach wie vor noch im Gruppentraining. Das ist ja nach wie vor noch so, dass wir uns da glücklich schätzen, sage ich mal, dass wir zwar eingeschränkt, aber wir dürfen unserer Arbeit nachgehen. Von daher sehen wir das als positiv. Aber selbstverständlich, du hast es gerade angesprochen, für den Trainer, aber auch für die Spieler und alle Beteiligten wäre es natürlich schön, auch von der Trainingssteuerung her, wenn man irgendwann einen Tag X, sage ich mal, datiert, wann es wieder losgeht und dementsprechend kann man dann auch ganz anders planen. Aber wie gesagt, wir wollen uns da nicht zu wichtig nehmen. Ich glaube, es sind so viele Bereiche weltweit davon betroffen. Sobald wir grünes Licht bekommen und der Tag X feststeht, ist es natürlich etwas leichter, was die Planung, Trainingssteuerung angeht. Und ich glaube, jeder in allen Bereichen, aber allen voran Leistungssportler, die brauchen ja immer auch ein Ziel, worauf sie hinarbeiten. Und da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Da kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf, für den Fall, was wäre, wenn oder wann geht es eventuell wieder los. Aber vorher würde ich gerne nochmal wissen, gerade weil das auch viele Fans umtreibt in den vergangenen Wochen, die ganzen Nachrichten, welche Auswirkungen Corona auf die Vereine hat. Da hört man so viel, auch aus Schalke zum Beispiel. Jörg Schmadtke hat vor ein paar Wochen gesagt, Stand jetzt ist das für den VfL Wolfsburg alles nicht existenzbedrohlich, was da abläuft. Kannst du da einen neuen Stand vermelden in dem Sinne, wie es da jetzt aussieht rund um den Verein, dass man da vielleicht auch ein bisschen die Sorge nimmt, den Fans, die es da vielleicht auch gibt? Ja, also von unserer Seite ist es so, dass es nicht existenzbedrohend ist. Das hat weiterhin Bestand, aber um natürlich eine genaue Aussage oder eine konkrete Antwort auf diese Frage zu geben, müsste man wissen, wann und wie es weitergeht. Weil erst dann kann man auch, sage ich mal, die wirtschaftlichen Konsequenzen daraus ziehen. Und das können wir im Moment leider nicht. Deshalb müssen wir da in der Hinsicht noch etwas abwarten. Aber es ist natürlich klar, jeder Bereich weltweit ist im Moment von dieser Corona-Krise betroffen und auch der Fußball. Das hat man ja schon mehrfach auch in den Medien gelesen, gehört. Und da können wir uns natürlich auch nicht rausnehmen, weil das trifft jeden Fall. Wie sieht es dann aus konkret mit deinem Job? Ich meine, gerade so Kader, Transferplanung, das ist natürlich alles schwierig, glaube ich, im Moment. Also wie sieht es da aus? Ja, normalerweise ist ja die jetzige Phase, nutzen Jörg Schmadtke und ich, um relativ viel zu reisen, um vielleicht interessante oder potenzielle Spieler, die wir so mit der Scouting-Abteilung über Wochen, Monate verfolgt haben und auserkoren haben, als potenzielle Kandidaten, da nochmal sich einen finalen Live-Eindruck abzuholen. Das ist leider im Moment nicht möglich, keine Frage. Dennoch ist es so, dass man natürlich, sage ich mal, seriöserweise seine Kaderplanung trotzdem versucht voranzutreiben, auch vielleicht mit dem Wissen, dass man im Sommer gar nicht groß aktiv wird. Wie gesagt, dafür muss man erst die wirtschaftlichen Konsequenzen genauestens kennen und auch die Zahlen, und das können wir noch nicht beantworten. Und ich glaube, und das hatte ich auch in einem anderen Interview schon gesagt, dass sich auch der Transfermarkt mit Sicherheit ändern wird, dass die Preise andere sein werden, weil es aus meiner Sicht natürlich auch wirklich extremst schwer zu vertreten ist, wenn man wirklich hohe Millionenbeträge für Spieler ausgibt, wenn andere um Existenzen kämpfen. Das ist aus meiner Sicht moralisch nicht vertretbar. Du bist ja auch jemand, der da gerade, wenn ich das höre, so auch über den Tellerrand hinausschaut, auch gesellschaftliche Verantwortung ja auch immer wieder angesprochen hast. Wird sich denn der Fußball künftig anders aufstellen müssen, oder ist das etwas, ich sag mal, ist es ein frommer Wunsch, der da so ein bisschen immer mitschwingt bei der ganzen Geschichte, und wir gehen dann doch wieder zu dem Business as usual zurück, was wir gehabt haben? Was glaubst du? Also ich glaube, dass der Fußball mit Sicherheit seine Lehren oder seine Konsequenzen aus dieser Krise, aus dieser wirklich schwierigen Situation für alle ziehen wird, genauso wie es jeder andere Bereich auch tun wird. Also nehmen wir mal nur unser Privatleben her. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal sind es komische Situationen, dass man selbst Verwandten, die man ja vor 3, 4 Wochen wahrscheinlich noch umarmt hat, oder sagen wir mal vor 6, 7, 8 Wochen noch umarmt hat, oder Leuten die Hand gegeben hat, wird das eventuell immer noch so sein, oder ziehen wir auch in unserem privaten Leben Konsequenzen? Deshalb glaube ich schon, dass das Auswirkungen auf alle haben wird. Das wird man sehen, in welcher Form das dann passieren wird. Siehst du eine Notwendigkeit? Also das, also gerade was auch das Thema Kommerzialisierung, Transfer, so hast du jetzt schon angesprochen, selber, dass sich da was tun könnte. Das ist ja alles das, was da so ein bisschen immer mitschwingt, wo dann auch ja Christian Seifert von der DFL gesagt hat, er weiß gar nicht, warum der Fußball so da jetzt gerade am Pranger steht bei allem, was da passiert. Aber siehst du denn da eine Notwendigkeit, dass sich was verändert? Ich finde immer, dass man auf gewisse Situationen immer reagieren sollte. Und wir haben eine Situation, wo weltweit, sage ich mal, die Menschen, Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder auch Fußballvereine davon massiv betroffen sind von dieser Krise. Und selbstverständlich wird man sich Gedanken darüber machen, wie man sich vielleicht in Zukunft auf solche Situationen vielleicht versucht vorzubereiten, und wird seine Konsequenzen ziehen. Deshalb, natürlich ist das notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich in Zukunft aufstellt. Gar keine Frage. Eine Möglichkeit könnte wieder sein, dass die Bundesliga im Gegensatz zu ja, den Ligen in Frankreich zum Beispiel gesagt hat, wir spielen die Saison zu Ende mit Geisterspielen. Die Entscheidung steht da noch aus. Ihr macht ja so ein bisschen, Anführungsstrichen, Schattenboxen gerade. Also man bereitet sich darauf vor, aber der Wettkampf steht noch nicht fest. Wie sind denn die Abläufe, wenn es wieder losgeht? Also wie werdet ihr da informiert? Also das kann man sich ja bei diesen ganzen Gremien, DFL, DFB, Regierungsbehörden und so weiter nicht so ganz vorstellen. Also bekommt ihr da einen Anruf, jetzt mal ganz platt gefragt, oder wie läuft das sozusagen dann, jetzt geht's los? Nein, also man ist ja auch in ständigen Austausch mit der DFL, wird natürlich auch von denen wiederum abgeholt, was von der Politik, vom Arbeitsministerium war ja auch, hat man positive Signale empfangen, und das wird natürlich auch an die Vereine weitergegeben, in dem Fall an die Geschäftsführer oder auch Sportdirektoren, und das versuchen wir dann auch der Mannschaft natürlich Stück für Stück immer weiterzugeben, dass die auch immer informiert sind. Also ich glaube auch, dass sollte ich wieder losgehen, dass man natürlich etwas Vorbereitungszeit braucht. Reisen müssen geplant werden. Das heißt ja auch, dass Spieler eventuell, sage ich mal, getestet werden sollen, genauso wie die Trainer und alle, die da drumherum sind. Und daher bedarf es natürlich schon einer gewissen Zeit, um das Ganze organisatorisch auch abzuhandeln. Du hast in dem Interview gesagt, rund um diese Corona-Thematik und Fußball, da reden momentan zu viele Leute mit oder da wird sowieso zu viel geredet. Was hast du damit gemeint konkret? Also geht dir die Diskussion generell auf den Geist oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich glaube, dass es manche einfach, es hilft nicht weiter, wenn jeder seine persönliche Meinung äußert, wann und wie es weitergehen sollte. Und die Frage war darauf gemünzt, wann ich denn glaube, wann es weitergeht. Und ich habe darauf im Prinzip im Großen und Ganzen geantwortet, dass ich das gar nicht beurteilen kann, weil das ja auch andere entscheiden. Und das hängt auch von extrem vielen Faktoren zusammen. Entscheidend ist für mich und auch in meiner Position, dass wir vorbereitet sind als VfL Wolfsburg, wenn es denn wieder losgeht. Und dass wir uns natürlich, das muss man ganz klar sagen, an alle Vorgaben und Regeln halten. Und zuletzt wurden da halt immer Aussagen in den ganzen Bereichen, sage ich mal, Fußballpolitik getätigt, von ja, verschiedensten Experten auch, das muss man ja auch sagen, die dann aber aufgrund gewisser, sage ich mal, Entwicklungen dann relativ schnell wieder revidiert werden mussten. Und deshalb habe ich da gesagt, dass ich mich an diesen Diskussionen, die uns ja im Großen und Ganzen auch nichts bringen, eigentlich nicht beteiligen möchte. Deshalb halte ich es für das Beste, dass wir uns bestmöglichst vorbereiten und abwarten, wann wir von der Politik, und das ist das Wichtigste, grünes Licht bekommen. Du hast auch natürlich mitbekommen, dass sich viele Fans in Deutschland kritisch geäußert haben. Gab es ja auch ein Schriftstück von den Fangruppierungen, was da rumgegangen ist. Wie geht ihr denn allgemein mit dem Thema Kritik an euren Plänen um oder sag ich mal so an den DFL-Plänen? Die Vereine sind ja dann sozusagen, Anführungsstrichen, nur gezwungen, das umzusetzen und dann auch wieder zu spielen, sagen wir es mal so. Aber wie sehr ist dann auch dieses Thema Kritik bei euch im Kosmos, sagen wir es mal so? Ja, ich verfolge das ja auch intensiv. Also zum möglichen Start der Bundesliga ist es für mich so, dass es also unter der Berücksichtigung sämtlicher Regeln und der Einhaltung aller Hygienemaßnahmen halte ich das für absolut in Ordnung, dass man über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nachdenkt. Ich finde, viele andere Bereiche, die machen sich ja auch Gedanken darüber, wie und unter welchen Umständen man agiert, sobald man zum Beispiel wieder öffnen darf. Also das muss man sogar. Jedes Wirtschaftsunternehmen muss da für sich einfach in so einer komplett neuen und wirklich sehr, sehr schwierigen Situation für uns alle seinen Weg finden. Und der Fußball, das finde ich auch, der muss das auch dürfen. Genau wie jeder andere auch. Das sollte man auch akzeptieren und zulassen. Und selbstverständlich, und das möchte ich auch wirklich immer wieder betonen und unterstreichen, immer auch nur die Aufnahme des Spielbetriebs unter Einhaltung aller Vorgaben, die es gibt. Und dann finde ich das absolut gerechtfertigt. Das nächste ist, was ja auch, sag ich mal, hier und da kritisch beäugt wird, sind ja, sag ich mal, die sogenannten Geisterspiele. Also natürlich alle Beteiligten um einen Verein drumherum, das muss man klar sagen, für alle ist es das Größte, vor vollen Rängen zu spielen, die einzigartige, sag ich mal, Fußballatmosphäre, diese Emotionen genießen zu dürfen. Aber im Moment geht das ja leider nicht. Und ich kann wirklich sagen, also wir freuen uns riesig drauf. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag, wenn wir irgendwann wieder vor vollen Rängen spielen dürfen und diese Atmosphäre genießen. Nicht nur für die Spieler oder für den Verein, sondern ich glaube, es wird auch ein ganz besonderes Gefühl für die Fans. Und bis dieser Tag wieder kommt, müssen wir eben auch das Beste aus der Situation machen. Und eins darf dabei halt auch nicht vergessen werden, dass auch wir als Bundesliga-Vereine und eben ja, Wirtschaftsunternehmen auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu beachten haben. Und deshalb ist ein Geisterspiel natürlich in der jetzigen Situation durchaus vertretbar. Und die letzte, sag mal, oder einer der letzten Kritikpunkte, was heißt letzter Kritikpunkt, einer der weiteren Kritikpunkte, muss ich mich verbessern, sorry, war natürlich, dass man eventuell Testkapazitäten nimmt oder anderen Leuten wegnimmt, die es, sag ich mal, wirklich brauchen. Und da hat ja die DFL auch Stellung bezogen, hat auch ganz klar betont, dass der Fußball die derzeitigen, sag ich mal, Kapazitäten nicht signifikant belasten würde. Und sie haben auch betont, dass der Fußball sich selbstverständlich hinten anstellen wird, wenn sich das ändern sollte. Also wir sind uns der Verantwortung da schon bewusst. Und es ist auch klar, und ich glaube, das weiß auch jeder, dass die Gesundheit der Bevölkerung steht natürlich immer, immer an erster Stelle. Und das bleibt auch so. Ja, das kommt auch absolut glaubwürdig rüber, Marcel. Das sehe ich auch so, dass ihr da auch sehr hinterher seid. Also gerade was auch die Äußerungen der Öffentlichkeit angeht, wird das immer wieder auch unterstrichen von Seiten des VfL. Letzte Frage nochmal: Du als Spieler in so einer Situation, wärst du gerne aufgelaufen? Also hättest du selber gern gespielt? Also hättest du dich Ja. sicher gefühlt, okay gefühlt mit der Situation oder okay, ich muss Also jetzt? da, nee, dadurch, dass ich ja wirklich sehr in diesen Themen drin bin und auch, sage ich mal, was Maßnahmen, Vorgaben, es gibt da verschiedene Kataloge, es sind viele Punkte ausgearbeitet worden. Also die haben sich wirklich extrem viel Mühe gegeben, sehr akribisch gearbeitet und versucht wirklich alles zu berücksichtigen im Austausch, sage ich mal, mit den Gesundheitsämtern, mit den Experten, sage ich mal, wie man eine Ansteckungsgefahr auf wirklich ein Minimum zu reduzieren, damit auch die Gesundheit natürlich, und das ist ja auch das Wichtigste, wie bei allen anderen Menschen auch, der Beteiligten bei solchen Geisterspielen, sage ich mal, gewährleistet ist. Und da muss ich sagen, ja, als Spieler wäre ich aufgelaufen. Natürlich, auch wenn ich immer wieder betonen muss, und ich glaube, da kannte mich jeder als Spieler gut genug, ja, unser Motto, Fußball, Arbeit, Leidenschaft, und zu Leidenschaft gehören nun mal auch die Emotionen, und die fehlen natürlich dann ein Stück weit. Das muss man klar sagen. Deshalb ist das nicht das, was wir als Fußballromantiker gerne haben, aber ich glaube, das ist im Moment nicht gefragt. Nicht gefragt, sagt Marcel Schäfer hier im Wölferadio. Und mit ihm habe ich gesprochen über natürlich die Situation des VfL Wolfsburg in Zeiten von Corona, wie es immer so schön heißt. Und ja, Marcel, ich danke dir für deine Zeit und dafür, dass du hier im Wölferadio mit dabei warst. Vielen Dank. Ja, hat mir auch wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Hörern und dir und euren Familien natürlich alles Gute, viel Gesundheit, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich sehen, weil das würde bedeuten, dass sich die Situation gebessert hat, und darauf hoffen wir alle. Und bis dahin, ja, wünsche ich mir, dass wir alle sehr diszipliniert und rücksichtsvoll und verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen, wie wir es, glaube ich, bisher getan haben. Und dann wird es auch wieder werden. Deshalb vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Das unterschreibe ich so, bleib gesund. Der VfL Podcast. Ja, soweit unser Sportdirektor Marcel Schäfer. Gespräch haben wir natürlich in diesen Zeiten per Skype aufgezeichnet. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende wieder von einer Spezialausgabe des Wölferadio zum Thema, ja, Corona, dem allbestimmenden Thema dieser Tage, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auch bei Facebook, wie sozialen Netzwerke, wie ihr das gefunden habt, wie ihr die Zeit rumkriegt in diesen, ja, Zeiten von Corona. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht bald auch schon wieder hören mit einer weiteren Spezialausgabe des Wölferadio. Oder aber auch, wir haben mal wieder was sportlich zu berichten, wenn es denn dann weitergehen sollte mit Geisterspielen. Das steht ja sozusagen auch noch nicht so richtig fest. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt wird. Spannende Zeiten, nicht einfache Zeiten für uns alle. Aber ihr wisst ja, was ich sage am Ende. Ne? Bleibt geschmeidig und denkt dran. Nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich